Es ist 21 Uhr. Hier ist NDR 1 mit seinen Landesprogrammen. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend. Am vergangenen Donnerstag starb die Schauspielerin und Prinzipalin der Hamburger Kammerspiele Ida Ehre. Aus diesem Anlass haben wir unser Programm geändert. Zur Erinnerung an die große Schauspielerin senden wir heute noch einmal das Hörspiel Das steinerne Haus des polnischen Autors Roman Brandstätter. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1963. Ida Ehre spielte in diesem Stück die Rolle der Mutter. Das Hörspiel Jana, Chris und Charlotte von Erland Josephson, das ursprünglich heute gesendet werden sollte, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. Sie hören nun also Das steinerne Haus von Roman Brandstätter mit Ida Ehre in einer Inszenierung von Fritz Schröder-Jahn. Ich hörte dich gar nicht kommen. Ich bin so glücklich, dass du wieder zu Hause bist. Wie lange habe ich nicht mehr neben dir gestanden, wenn du spielst. Und du siehst nicht gut aus. Du bist blass. Und du bist unverändert schön, Mama. Dann gleichst du mir. Wie hast du geschlafen, Liebe? Ich konnte nicht einschlafen. Mein Gott, du konntest nicht einschlafen. Und du warst doch so müde. Hat dich irgendetwas gestört? Dabei habe ich den ganzen Nachmittag darüber gewacht, dass ja kein Lärm gemacht wird. Aber wahrscheinlich wirkt die Seeluft so stark auf dich. Und vielleicht ist es auch die Aufregung, dass du wieder zu Hause bist. Wie war denn die Reise? Du hast noch gar nichts erzählt. Hast du meinen Wagen gesehen, Mama? Ja, ich habe ihn gesehen. Wie gefällt er dir denn? Ich habe ihn flüchtenden Deutschen abgekauft. Mein Gott, wie viele Kilometer ich mit diesem Vehikel zurückgelegt habe. Von Venedig bis nach Sizilien. Ja, 3 Jahre lang warst du nicht zu Hause. Dabei hast du es nirgends so gut wie hier. Ich denke, du liebst die Einsamkeit. Ja, ich vertrage keine Menschen um mich, das ist wahr. Unruhe und Lärm mag ich nicht, aber eins, Marco, brauche ich. Ich weiß. Wenn du nicht hier bist, ist alles ohne Sinn und Ziel. Man fragt sich dann, wozu das Haus überhaupt instand gehalten wird und wozu die Blumen blühen und... Ich gehe ein bisschen spazieren, Mutter. Oh, jetzt? Nach langer Abwesenheit kommst du endlich nach Hause und kaum hast du ein paar Stunden in deinem Zimmer ausgeruht. Gleich gehst du wieder fort. Ich dachte, wir würden erst ein bisschen miteinander reden und du würdest dich interessieren, was ich tue und wovon ich lebe, aber nein. Verzeih, du hast recht. Ich bleibe natürlich. Du machst mir Sorgen, Marco. Aber wieso, Mama? Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich verschweigen würde, dass ich Sehnsucht habe nach all dem Schönen hier. Nach den Bergen und dem Meer und... Und nach mir? Aber natürlich, Mama. Vorhin sprach ich mit Beppo, deinem Faktotum. Es ist fast komisch, wie er deine Sprache spricht und wie sehr er euch alle hier der Umgebung anpasst. Der Landschaft, dem Haus und den Möbeln. Du bist wie die Priesterin dieses Tempels und Beppo ist wie dein Schatten. Ja, er ist wirklich wie mein Schatten. Er weiß es aber auch und will gar nichts anderes sein. Bei euch ist die Zeit ganz einfach stehen geblieben. Oh. Ist das ein Vorwurf oder ein Lob? Purer Neid, Mama. Du sagst das so ironisch. Durchaus nicht. Ich sage es aus Überzeugung. Aber habe ich dir denn befohlen, das Haus und mich zu verlassen? Eines Tages während des Krieges fuhrst du nach Rom und aus. Schon gut. Dein Herz zittert. Warum zitterst du so? Ich? Das bildest du dir wohl nur ein. Nein, verbergen kannst du es mir nicht. Ich spüre alles, was dich bedrückt, all deine Gefühle und Stimmungen. Wir wissen beide, Marco, dass sich heimlich ein bisschen Verbitterung in uns angesammelt hat, ein bisschen gegenseitiges Befremden, ein paar stille Vorwürfe dazu. Ich hoffe, wir werden diesmal ruhig und ausführlich über alles reden, was uns trennt. Wozu reden, Mutter? Aber wenn es sein muss. Wir sind uns fremd geworden, Marco. Gerade eben noch den Anschein verwandtschaftlicher Liebe haben wir gewahrt. Das muss anders werden. Schon letztes Mal in Sorrent habe ich versucht, mich mit dir darüber auszusprechen. Aber du hast Ausflüchte gemacht und nahmst meine Sorgen nicht ernst. Erinnerst du dich nicht mehr, dass du nach einer unserer Aussprachen beinahe ohne Abschied weggefahren wärst? Marco, bitte sag mir, dass du nicht vorhast, wegzufahren. Dass du endlich einmal hier bleibst. Marco! Also was ist mit dir? Warum hat man bei dir immer den Eindruck, als könntest du es nirgends aushalten, als wäre jedes Zimmer, das du betrittst, ein Wartesaal, als wärst du ständig auf der Flucht? Wovor fliehst du, Marco? Musst du dich denn so verschließen, Marco? Muss es denn sein, dass wir uns immer mehr auseinanderleben, obwohl wir uns immer mehr zu sagen hätten? Mama, das ist alles sehr schmerzlich, was du da behauptest, aber... Aber? Kann es denn nie wieder wie früher sein, Marco? Ich weiß es nicht. Ich und das Haus und der Garten, wir haben immer auf dich gewartet. Alles, was ich hier tue, tue ich im Gedanken daran, dass du eines Tages hier leben wirst. Freilich, manche behaupten, es gäbe keine Umkehr, aber sie lügen. Ich weiß, dass es eine Umkehr gibt. Sogar die Sonne kehrt jeden Tag wieder, obwohl sie täglich untergeht. Sogar die Schatten von gestern kehren wieder. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, wird mir der Anachronismus deines Lebens deutlicher. Ich empfinde keinen Anachronismus darin. Dabei ist dieses Wohnhaus in die Ruinen eines altrömischen Tempels hineingebaut. Deine Veranda ist der Pronaos, dein Schlafzimmer die Cella. Ist auch das kein Anachronismus? Es sind starke Mauern, Marco. Seit 3 Generationen wohnen wir in diesem Haus. Ja, wenn ich deine Lebensweise beobachte, sehe ich, dass du und dies Haus von der Beständigkeit und Form eures Lebens überzeugt seid. Sie sind unantastbar. Muss denn alles angetastet werden? Glaubst du, dass auch andere noch diese Sicherheit verstehen, Mama? Menschen, die das Dach über dem Kopf verloren haben, die ihr Zuhause verlassen mussten, ohne Hoffnung jemals zurückzukommen? Hast du kein Gefühl dafür, wie diese Kriegsjahre alles, die ganze Welt, von Grund auf verändert haben? Ich weiß, du bekennst dich zu dieser Zeit, aber meine Zeit ist es nicht. Vielleicht auch nicht unsere Zeit. Sie ist fremd und feindlich und mit Entsetzen sehe ich, was immer wieder ringsum angerichtet wird. Deshalb bemühe ich mich, das Echo nicht bis in dieses Haus kommen zu lassen. Einmal muss er doch wieder aufhören, dieser schreckliche Ausnahmezustand. Marco, ich fürchte mich vor jedem Menschen, der mir begegnet, vor jedem, den ich nicht kenne. Erst der kommt mir nahe, der ein Teil meiner Welt wird, mit dessen Gedanken und mit dessen Gesicht ich vertraut bin. Ich liebe den Wind, wenn in unserem Garten weht, das Meer, wenn es vor unserem Fenster rauscht. Sonst sind sie meine Feinde. Bitte, Marco, fahr nicht mehr fort. Bleib hier. Niemand stört dich hier bei deiner Arbeit. Du hast doch ein neues Werk angefangen. Sicher hast du Manuskripte und neue Kompositionen mitgebracht. Hier wirst du in Ruhe arbeiten können. Verlass dich darauf. Du fragst mich, du forderst mich heraus, Mutter. Darum sage ich es. Ich habe mir immer wieder eingeredet, ich könnte mich hier vielleicht wiederfinden, wo ich so viele gute Tage erlebt habe. Aber dann brauche ich nie lange, um festzustellen, dass ich in diesem Haus nicht mehr zu Hause bin. Du kannst das nicht verstehen. Der einzige Schmerz, den du erlebt hast, war der Tod meines Vaters. Und die einzige Sorge, die du kennst, der Erbschaftsärger, der danach kam. Vater lag schon im Sterben, als er die Schlüssel zum Safe vermisste. Aber die letzten Worte, die er von seiner Frau hörte, waren: Sei ruhig, Giovanni, die Schlüssel sind in meiner Tasche. So starb er. Versöhnt mit Gott und den Menschen. Sei mir nicht böse, Mama. Ich habe die Moral durchschaut, die befiehlt, vor allem in der eigenen Tasche Bescheid zu wissen. Jene Wahrheit, die alles für Lüge hält, was keinen Nutzen bringt. So sind wir alle, auch du und ich. Aber ich will anders sein. Können wir das? Du formulierst es böse. Aber man kann es auch anders sagen. Was uns unsere Vorväter hinterlassen haben, das sind wir. Nein, mir genügen sie nicht mehr, diese sogenannten Werte, die von einer Generation zur anderen aufbewahrt werden wie ein vertrocknetes Brautbouquet. Du hast mich mit der Weisheit großgezogen, man müsse den Stürmen und Klippen des Lebens aus dem Wege gehen. Man dürfe immer nur Zaungast sein und aus einem bequemen Fauteuil zusehen. Es kam mir früher nicht in den Sinn, dass ich eines Tages aus dem Zuschauerraum auf die Bühne gezerrt werden könnte, wo man mich zwingt, eine Rolle zu spielen, der ich nicht gewachsen bin. Ich verstehe dich nicht, Marco. Wovon redest du? Merkst du denn nicht, dass du eine Göttin plundrigen Hausrats geworden bist? Die Schubladen vollgestopft mit zerknüllten Schleiern, mottenzerfressenen Kleidern, vertrockneten Blumen und vergilbten Fotografien werden allmählich deine Seele. Kannst du denn das ertragen? Ich fühle mich wohl in dieser Welt. Und du liebtest sie ebenfalls, Marco. Ich habe sie geliebt. Aber woher konnte ich wissen, wie schrecklich es ist, außerhalb der Zeit zu leben? Noch dazu mit einem falschen Geschichtsbild. Du hast mich nicht gewarnt. Du hast ja selbst nie etwas davon erfahren. Vielleicht klage ich dich zu Unrecht an. Aber ich habe an dich und dieses Haus denken müssen. Mit Entsetzen und mit Abscheu. Als ich eines Tages sah, dass es Situationen gibt, in denen ich keinen Funken von Mut und Anstand aus mir herausbrachte. Was für ein Aberwitz, in Zeiten großer, verheerender Ereignisse mit so viel falscher Größe zu leben, mit so viel ererbter, verlogener Vornehmheit, die vor der Wirklichkeit ihre Erbärmlichkeit beweist. Ich verstehe dich nicht, Marco. Ich verstehe nicht einmal, wovon du sprichst. Hast du etwas Neues komponiert, Marco? Spiel es mir vor. Du weißt doch, dass ich seit Jahren nichts mehr komponiere. Gar nichts? Wirklich nichts? Ich kann nicht. Zwei Symphonien hast du vor dem Krieg geschrieben. Die Kritiker haben dir eine große Zukunft vorausgesagt. Und auf einmal kommt der Krieg. Du fährst nach Rom, um deine Angelegenheiten zu regeln und kommst als ein Mensch zurück, den ich nicht mehr verstehe. Statt froh zu sein, dass du dich aus allem heraushalten konntest, hörst du auf zu komponieren, hörst auf normal zu leben, zu denken, zu fühlen, fährst ohne ersichtliche Gründe immer wieder weg, monatelang, verschwindest mehr als ein Jahr und jagst noch lange nach dem Krieg umher, als wärst du auf der Flucht. Was ist, Marco? Was quält dich? Wie schön deine Narzissen draußen blühen. Sie blühen jedes Jahr so bei uns, Marco. Weiße Narzissen. Ein ganzes großes Beet. Warum hast du so viele davon angepflanzt? Nach dem, was du mir vorgeworfen hast, müsstest du verstehen, dass ich Narzissen liebe. Schwächliche Geschöpfe, verliebt in ihre eigene Schönheit. Eher bloß Spiegelbilder dieser Schönheit als wirklich sie selbst. Das ist die Verkörperung dessen, was ich mag. Im Gegensatz zu dir, Marco. Ach, es läutet. Wer kann das sein? Ich weiß es nicht, vielleicht... Wer? Noch nie hast du gefragt, Marco, woher ich das Geld für deine Reisen nehme. Du hast wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass auch das größte Vermögen nicht unerschöpflich ist. Du hast dich solchen Fragen immer überlegen gefühlt. Ich vermiete hier im Haus ein paar Zimmer. Du verdienst seit Jahren nichts. Und dabei führst du ein bequemes Leben und wohnst in teuren Hotels. Woher soll ich nehmen, was du brauchst? Entschuldige, du sprichst so gern von der Wirklichkeit. Ah, es wird mein neuer Mieter sein. Ich werde ihm sein Zimmer zeigen. Entschuldigen Sie bitte, ich habe meine Schlüssel vergessen. Was ist geschehen, Marco? Warum starrst du mich so an? Sprich doch. Was ist geschehen? Wer ist dieser Mieter? Warum fragst du? Ein Pole? Ist er Pole? Wie kommst du darauf? Wieso vermutest du das? Ein Gespenst. Er ist ein Gespenst. Marco, wie redest du? Was soll das heißen? Und er wird hier wohnen? Ich hab dir doch gesagt, dass ich ihm ein Zimmer vermietet habe. Hier im Haus? Hier nebenan? Ja. Wann wird er einziehen? Er ist schon eingezogen. Heute Morgen hat er seine Koffer gebracht. Hat er mich gesehen, als ich in der Tür stand? Ich glaube, ja. Und? Nichts. Was ist schon dabei? Hast du ihn beobachtet, als er mich sah? Beobachtet? Ist dir nichts aufgefallen? Nein, er sprach vollkommen ruhig mit mir. Er hat ruhig weitergesprochen? Ich muss fort, ich kann nicht hierbleiben. Ich kann nicht. Marco! Höre, Mutter. Wenn ich lange an einem Ort bin, beginnt alles, was mich umgibt, meine Gedanken zu denken. Alles nimmt die Gestalt meiner schrecklichsten Träume an. Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Menschen, Tiere, Geräte, Bäume haben plötzlich Gesichter, denen ich nicht mehr begegnen will. Aber um Gottes Willen, Marco, was ist mit dir geschehen? Was redest du da? Erlaube mir, dass ich wegfahre, Mutter. Ich habe selber das Gefühl, ich fantasiere. Weißt du seinen Namen? Er heißt Wilkosch. Architekt? Ja. Woher kennst du ihn? Dieser Mensch kommt aus dem Jenseits. Woher? Aus dem Jenseits. Ich habe ihn getötet. Was, du? Du hast ihn? Ja. Marco, du fantasierst. Es ist Merloni. Luigi Merloni. Ja, aber er ist doch kein Italiener. Er ist Pole. Ich habe seinen Pass gesehen. Natürlich ist er Pole. Während des Krieges wohnte er unter dem falschen Namen Merloni in Rom. Ich habe diesen Menschen getötet. Marco, er lebt doch. Ja, er scheint zu leben. Du redest so wirr, dass ich dich nicht mehr verstehe, Marco. Was willst du getan haben? Sprich. Schluss. Kein Wort mehr. Quäl mich jetzt nicht. Marco, ich bitte dich. Zwing mich nicht, Dinge ans Licht zu holen, über die ich nicht sprechen will. Du hast doch schon so viel gesprochen, dass du nun nichts mehr verschweigen kannst. Sag mir die Wahrheit, ich bitte dich. Lass mich in Frieden, Mutter. Das Einzige, was mir noch helfen kann, ist, dass ich abreise. Lass mich gehen. Im nächsten Augenblick kann es zu spät sein. Ich erwarte, dass du mir erst einmal sagst, was überhaupt geschehen ist. Hör zu. Es war im dritten Kriegsjahr. Okkupation. Rom. Verstehst du? Neben mir, Zimmer an Zimmer, ein junger Mann, der Merloni hieß. Luigi Merloni. Er war außerordentlich musikalisch. Er kannte mich. Hatte meine zweite Symphonie von den römischen Philharmonikern gehört. Er schätzte meine Kompositionen. Wir führten lange Gespräche über zeitgenössische Musik. Ich arbeitete damals an dem Epitaph für die Gefallenen des Krieges. Merloni bat mich immer wieder, ihm daraus vorzuspielen. Das gebe ihm den Glauben an die Menschheit wieder, sagte er. Einmal, als er mich wieder besuchte, bemerkte ich, wie er meinen Kamin ansah. Er sagte lachend, dass er solch einen Kamin in seinem Zimmer gut gebrauchen könnte. Er hätte es gern, im Winter am offenen Feuer zu sitzen. Ich beachtete das nicht weiter. Eines Nachts, Merloni arbeitete übrigens bei einem Fotografen. Er hatte sich in seinem Zimmer eine Dunkelkammer eingerichtet und entwickelte Klischees. Er sagte, er hätte so viele Bestellungen, dass er auch nachts arbeiten müsste. Eines Nachts? Eines Nachts saß ich an meinem Flügel und komponierte und korrigierte an dem Epitaph. Plötzlich Motoren vor dem Haus. Zwei Autos hielten. Ich fühlte, wie meine Finger steif wurden und wie mein Blut stockte. Im gleichen Augenblick öffnete sich die Tür und Merloni, totenblass auf der Schwelle mit einer Aktentasche in der Hand, bat mich, ich möchte ihm erlauben, die Tasche in meinem Kamin zu verstecken. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Der Angstschweiß trat mir auf die Stirn, denn es war keine Minute zu verlieren. Ich schreie, bitte verlassen Sie sofort das Zimmer, und dränge ihn in den Flur zurück. Er sagt nichts. Aber unten auf der Treppe dröhnen schon die Schritte der Gestapo-Leute. Merloni stürzt in die Küche. Ich höre noch, wie er über die Hintertreppe nach unten poltert. Ich gehe ans Fenster und sehe, wie er durch den Park läuft, durch Sträucher und über Beete. Ich stehe wie versteinert da und fühle, dass ich diesem Menschen in seiner Todesangst hätte helfen müssen. In diesem Augenblick treffen ihn schon die Kugeln der Gestapo. Kurz darauf höre ich die Glocke an der Wohnungstür, irgendwer öffnet. In mein Zimmer treten zwei Deutsche. Ja, und was weiter? Sie fragen nach Namen und Beruf. Auf meinem Flügel steht die Partitur. Sie sind liebenswürdig und interessiert, als wäre nichts geschehen. Sie bitten mich, ihnen etwas vorzuspielen. Und weiter? Ich spiele. Der Offizier steht hinter mir und klopft mir schließlich auf die Schulter. Bei einem Mann wie mir hätten sie nichts zu suchen. Sie salutieren und gehen hinaus. Ich hatte das Gefühl, dass es Ironie war. Nichts als Ironie. Sie hatten vor meiner Partitur salutiert. Wovor? Während draußen mein Freund lag, den sie erschossen hatten, standen sie grinsend vor meinem Epitaph für die Gefallenen. Am Morgen, als ich aus der Erstarrung zu mir kam, ging ich in den Garten. Auf dem zertretenen Beet ein großer dunkler Fleck. Sein Blut. Ich ging in mein Zimmer zurück. Auf dem Flügel lag die Partitur. Ich habe sie nie wieder angerührt. So oft ich an diese Nacht zurückdenke, Mutter, habe ich das Gefühl, dass damals mein Leben zu Ende ging. Und dass alles, was seitdem mit mir geschieht, nur Einbildung ist. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, Mutter. Ich weiß nicht, ob man diese Erfahrung jemand verständlich machen kann, aber... Aber? Seit jenem Tag verfolgt mich wie ein Albtraum das Bewusstsein, einen Freund getötet zu haben, dem ich hätte helfen können. Das Bewusstsein, dass ich ihn umgebracht habe, weil ich sonst vielleicht für mich selbst, für mein eigenes elendes Leben hätte fürchten müssen. Ich habe niederträchtig und feige einen Menschen in die Hand seiner Häscher geliefert. Aber ist es allein meine Schuld, dass ich so gehandelt habe? Was kann eine so armselige Kreatur wie ich dafür, dass ihr immer wieder eingehämmert wurde, nur ihren eigenen Wert, ihre eigene Würde zu achten, besitzen, sein, haben. Darauf käme es an. Schönheit, Macht, Können. Daneben das unendliche Leiden in der Welt. Die ganze große Tragödie der Schwächeren, nichts als Lumpenzeug, um das man sich nicht zu kümmern braucht, weil es nichts wert ist. Marco, ich verstehe dich nicht. Wenn deine ganze Sünde nur darin bestand, dass du dich in einer hoffnungslosen Lage zurückgehalten hast, statt auch noch dein Leben wegzuwerfen, dann nehme ich diese Sünde auf mich. Ich wusste, dass du das sagen würdest, Mutter. Ich wusste, dass du mir diese schnelle Absolution gibst. Du verstehst mich nicht. Du verstehst den entsetzlichen Gedanken nicht, dass ich einen Augenblick lang die Möglichkeit gehabt hätte, zu beweisen, dass ich ein Mensch bin und dass ich genau das Gegenteil bewiesen habe. Ich bin ein Klumpen Dreck. Ich habe bis heute geschwiegen, weil ich wusste, dass du das nicht verstehen würdest. Ich wollte deine billige Absolution nicht, auch nicht deinen Trost und dein Mitgefühl. Seit 3 Jahren fahre ich in der Welt herum und finde keine Ruhe. Wo immer ich bin, wo immer ich meinen Kopf auf ein Kissen lege, überall spüre ich die Nähe jenes Menschen, sehe seine Augen und höre seine Schritte die Treppe hinunter. Alle Häuser, alle Straßen, alle Konzertsäle sind voll von ihm, als ob er mit seiner Person die ganze Welt ausfüllte. Und jetzt, nach 3 quälenden Jahren, entdecke ich, dass er lebt, dass er mir vielleicht noch heute noch oder spätestens morgen gegenübertreten wird. Kannst du dich nicht täuschen, Marco? Gewiss täuschst du dich. Er kann es nicht sein. Und damit soll ich mich zufrieden geben. Ein ganzes Jahr lang haben wir Zimmer an Zimmer gehaust. Ungezählte Male habe ich mit ihm gesprochen, täglich besuchten wir uns. Ich spielte ihm meine Kompositionen vor. Ganze Nächte lang redeten wir über Musik. Und da soll ich an eine Täuschung glauben? Er ist meinetwegen hier. Er ist mir nachgereist. Anders kann es nicht sein. Aber lieber beruhig dich doch. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas geschieht. Er kam hierher, um sich zu rächen. Vielleicht auch nur, um mir ins Gesicht zu sagen, wie erbärmlich ich war. Ich könnte es nicht ertragen. Nicht von ihm. Ich muss wegfahren. Sofort. Mein Gott, sei still. Er ist auf der Terrasse. Bitte. Bitte steh auf, Marco, und geh. Geh ins Nebenzimmer. Ich werde draußen mit ihm sprechen. Bitte. Geh. Was hast du vor? Ich will uns Gewissheit verschaffen. Gnädige Frau, Vilkosch. Sie sind nicht der Erste, der darüber staunt. Ein merkwürdiger Bau, gnädige Frau. Kann es sein, dass hier altrömische Architekturteile verwendet wurden? Sie haben recht, die Mauern sind Ruinen eines römischen Tempels. Bei uns in Polen sind die Häuser meist nur kurzlebig. Sie stehen gewöhnlich bloß ein paar Jahrzehnte. Eine, höchstens 2 Generationen hausen darin. Und wenn dann das Dach nicht von selbst zusammenfällt, bringt ein Krieg die Mauern zum Einsturz. Bei Ihnen gibt es Häuser, die Jahrtausende halten. Das Kapitel dort oben besitzt noch nicht einmal ionische Schneckenornamentik. Vielleicht stammt es noch aus der Zeit der griechischen Kolonisten. Und schon die Römer fanden es ehrwürdig. Sie sprechen wie jemand, der sich auskennt. Sind Sie Historiker? Oder Archäologe? Ich bin Architekt. Aha. Wollten Sie mir etwas sagen, gnädige Frau? War ich lästig? Nein, ich... Ich wollte Sie fragen, ob es Ihnen vielleicht recht wäre, künftig die Seitentreppe zu benutzen. Hm. Sie führt direkt aus Ihrem Korridor in den Garten und ist ausschließlich für Sie bestimmt. Ich will mich gern danach richten, gnädige Frau. Der Durchgang durch die gemeinsame Halle könnte vielleicht für Sie und für uns gelegentlich störend sein. Hm. Aber es freut mich, dass Sie Schönheit und Alter des Baus erkannt haben. Darf ich fragen, ob Sie mit dem Komponisten Marco Galletti verwandt sind? Er ist mein Sohn. Ach. Kennen Sie ihn? Ich kenne seine Kompositionen. Vor dem Krieg hörte ich seine 2. Sinfonie, gespielt von den römischen Philharmonikern. Ich freue mich, dass ich im Hause Galletti wohnen darf. Leider hört man in letzter Zeit von Marco Galletti wenig. Der Krieg hat ihn aus der Bahn geworfen. Lebt er hier? Nein. Wie schade. Aber er besucht mich gelegentlich. Gerade vor ein paar Stunden ist er gekommen. Oh, dann kann ich ihn persönlich kennenlernen. Es wäre für mich eine große Freude, Marco Galletti zu sehen. Sie sprechen ausgezeichnet Italienisch. Wo haben Sie das so gut gelernt? Ich habe in Italien studiert. Und während des Krieges? Waren Sie da auch hier, Herr Vikosch? Bei Kriegsbeginn war ich in Rom und bin, als Polen besetzt war, in Rom geblieben. Und ist es Ihnen nicht schwer gefallen, untätig zu sein? Ich war nicht untätig, gnädige Frau. Ich meldete mich bei unserer Exilarmee, wurde aber mit besonderem Auftrag wieder nach Rom beordert. Mhm. Und darf ich fragen, wo Sie wohnten? Wie Sie verstehen werden, wechselte ich meinen Wohnsitz oft. Auch an neue Namen musste ich mich immer wieder gewöhnen. Ich kann mir denken, wie schwer das ist. Bleiben Sie noch längere Zeit in Italien? Eingetreten. Er ist da und mein Gewissen kapituliert vor ihm. Hör mich an, Marco. Du fährst morgen früh weg von hier, noch während Wilkosch schläft. Und Beppo wird alles vorbereiten und dann hast du Ruhe. In ein paar Wochen ist Wilkosch in Polen, er hat es mir selbst gesagt. Ja, Mutter, ich fahre. Geh schlafen und lass mich allein. Ich setze mich noch einen Augenblick ans Klavier. Schlaf wohl. Gute Nacht, Marco. Spiel noch ein wenig und beruhige dich, mein Lieber. Ich glaube nicht an deine Hirngespinste. Alles wird sich ganz harmlos aufklären. Ich spiele es ihretwegen. Ich dachte, dass Sie vielleicht kommen, wenn ich es spiele. Wie soll ich das verstehen? Sie haben so oft gesagt, wie sehr Sie dieses Werk lieben, wenn Sie Ihr Urteil nicht revidiert haben. Ich verstehe nicht. Es ist der Epitaph auf die Gefallenen des Krieges. Eine Komposition von Ihnen? Ich weiß nicht, ob ich mit dem Mann von damals noch identisch bin. Sie müssen es entscheiden. Ich hoffte, Sie kämen, wenn Sie diese Melodie hören. Nun sind Sie gekommen und werden reden müssen. Ich danke Ihnen. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Wilkosch ist mein Name. Ich bin glücklich, dass Sie nicht böse sind, weil ich mich eingeschlichen habe. Als ich das Zimmer hier mietete, hatte ich keine Ahnung, dass Frau Galetti die Mutter des bekannten Komponisten ist. Sie hatten keine Ahnung? Sie behaupten, Sie kennen mich nicht? Ist das Ihr Ernst? Wenn ich Sie so vor mir sehe, Ihre unruhigen Hände... Dann meinen Sie, wir kennen uns doch? Ich weiß nicht recht. Vielleicht sind wir uns schon einmal begegnet. Aber wo? Vielleicht wohnten wir in der gleichen Stadt? Das wäre natürlich möglich. Vielleicht sogar im gleichen Haus, im gleichen Stockwerk? Im gleichen Stockwerk? In der gleichen Wohnung, Zimmer an Zimmer? Zimmer an Zimmer. Es kreuzen sich viele Wege, ohne dass die Menschen es wissen. Vor allem im Kriege. Sind Sie Pole? Ja. Wo waren Sie, als der Krieg ausbrach? In Rom. Und als die Deutschen Rom besetzten, wo waren Sie da? Ich wurde ziemlich bald unter dramatischen Umständen von der Gestapo verhaftet. Wieso dramatische Umstände? Und im Feuergefecht mit meinen Verfolgern wurde ich schwer verwundet und lag dann über ein Jahr im Gefängnisspital. Die Deutschen hatten den Ehrgeiz, mich zu kurieren, weil sie sich Aussagen von mir erhofften. Und dann befreiten mich die Alliierten. Aber warum interessiert Sie das? Hören Sie zu. Ich will Ihnen ein Vorkommnis erzählen, das Sie vielleicht interessieren wird. In Rom, vor ein paar Jahren, es ist länger her, als es nach dem Kalender zu sein scheint, verweigerte ein Italiener, übrigens ein bekannter Komponist, einem von der Gestapo verfolgten Mann seine Hilfe. Wahrscheinlich sprach er damit das Todesurteil aus. Warum zucken Sie zusammen? Ich bin zusammengezuckt. Irren Sie sich auch nicht? Ganz gleich. Jahre sind seitdem vergangen. In Italien ist man wieder Herr über seine Entschlüsse. Da reist der Künstler eines Tages, sagen wir, nach Sorrent. Und hier trifft er plötzlich auf sein Opfer. Es erfreut sich bester Gesundheit. Anscheinend war dem Mann die Rettung aus den deutschen Gefängnissen also doch noch gelungen. Und? Warum erzählen Sie nicht weiter? Vielleicht sind Sie in Ihrem Leben schon einmal mit solchen Menschen in Berührung gekommen. Sie sind mit allem, was Sie können, mit allem, was Sie erreicht haben, so verwachsen. Sie nehmen sich so wichtig. Sie sind so verliebt in sich, dass Sie nichts anderes als sich selbst sehen. Nur noch nach Selbstverwirklichung, nur noch nach Bestätigung Ihrer eigenen Möglichkeiten trachten Sie. Das Haus hier gehört solchen Leuten. Herr Wilkosch, ich hasse diese Mauern, diese Ruinen, diesen Garten. Ich hasse auch mich selber. Alles, was ich tue, ist mir fremd und verabscheuenswürdig. Was ist das für ein Künstler, der von der Erbärmlichkeit und vom Untergang seiner Welt überzeugt ist? Was soll ich sagen? Morgen oder übermorgen wird das alles vom Erdboden verschwinden und nichts wird bleiben als die Erinnerung an Menschen, die nur sich selbst liebten, die nur konservierten, was sie oder ihre Vorväter geschaffen hatten. Aus lauter Liebe zu diesem Plunder gingen sie zugrunde. Ich selber liebe diese Ruinen. In den Ruinen ist die Wahrheit der Vergangenheit lebendig, die billiger ist als die Wahrheit der Gegenwart, weil sie keinem wehtut. Sie werden sagen, dass ich mir jetzt widerspreche. Lieber Herr, ein Künstler ohne Widersprüche ist mittelmäßig. Ich kann nicht mittelmäßig sein. Der Tod ist mir nicht so verhasst wie jede Mittelmäßigkeit. Aber wie herauskommen? Wie? Ich habe gehofft, dass Sie gekommen sind, um abzurechnen. Also, schießen Sie doch. Worauf warten Sie denn? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen, Herr Galetti. Schluss mit der Komödie, Meloni. Geben Sie sich zu erkennen. Meloni? Ich heiße nicht Meloni. Wer ist Meloni? Sie sind wirklich nicht Meloni? Wirklich nicht? Sicherlich liegt ein Irrtum vor. Eine Verwechslung. Also lebt er nicht mehr. Mein Gott. Marco, wie siehst du aus? Hast du wieder nicht geschlafen? Wie viele Zigaretten hast du geraucht? Hat die Lampe die ganze Nacht gebrannt? Ich kann nicht schlafen, Mutter. Du richtest dich hier zugrunde, Marco. Du musst aus dem Haus. Gleich am Nachmittag fährst du ab. Ich will nicht mehr fahren, Mutter. Was? Ich habe keinen Anlass mehr. Er ist nicht mehr Loni, Mutter. Bist du sicher? Ich bin sicher. Mein Gott, wenn ich das glauben könnte. Mein Gott, wie gut wäre das. Ein trauriger Trost. Nein, Marco, mir fällt ein Stein vom Herzen. Wir sind von diesem Gespenst befreit. Meinst du? Als ich heute Nacht hier im Fauteuil saß, legte ich mir Rechenschaft ab. Er lebt nicht mehr. Desto mehr wird es nun das Zeichen meiner Einsamkeit sein, dass alles, was mich umgibt, das Gesicht Merlonis hat. Ich habe diesen vermeintlichen Meloni hier nicht nur gefürchtet. Ich habe auch gehofft. Ich weiß nicht worauf. Auf ein Gespräch. Ein entsetzliches Gespräch, das eine Art Gericht sein könnte. Dann wäre vielleicht alles noch einmal anders geworden. Aber nun? Ich bin Kain und mein Bruder Abel ist tot. Marco. Ich bin hochmütig gewesen. Ich habe geglaubt, in mir etwas verwirklichen zu können, was über die menschliche Erbärmlichkeit hinausreicht. Die Menschen sind Bestien, haben wir gesagt. Ich weiß jetzt, dass ich mich nicht mehr ausnehmen darf. Was soll ich tun, Mutter? Wohin soll ich gehen? Mein Gott, wenn doch wenigstens die Gestapo, die in jener schrecklichen Nacht in mein Zimmer kam, eine Haussuchung vorgenommen hätte. Hätte sie die Winkel und Schränke durchstöbert, das Bettzeug aufgeschlitzt, den Kamin ausgeräumt. Vielleicht hätte ich wenigstens eine Spur von Gewissheit, dass ich mein eigenes Leben gerettet habe, als ich Malone abschlug, seine Tasche zu verstecken. Ich sehe noch die Visage des Gestapo-Offiziers vor mir, der von meinen zitternden Fingern, von meiner Stirn, auf der der Schweiß stand, ablas, dass ich zu einer Tat nicht fähig bin. Nicht einmal die Haussuchung hielt er für nötig. Marco. Was bin ich denn? Der Schöpfer des Epitaphs auf die Gefallenen? Werden solche Denksteine für die Opfer, für die einzigen, die ein Recht aufs Leben hätten, immer von den viel zu vielen Überlebenden gesetzt, um zu verbergen, dass sie die Mörder sind? Marco, man kann doch nicht mit Halluzinationen kämpfen. Wenn dieser Mensch sich wirklich als dein Verfolger erwiesen hätte, wahrhaftig, ich wäre bereit gewesen, ihm entgegenzutreten auf Leben und Tod. Aber so, was kann ich tun? Millionen Menschen sind während des Kriegs zugrunde gegangen. Was würde geschehen, wenn jeder, der bewusst oder unbewusst am Tod eines anderen schuldig ist, mit sich ins Gericht ginge wie du? Die Welt muss doch weitergehen. Es ist schrecklich, dass die, die gestern töten halfen, heute wieder ruhig am Tisch sitzen, sich in ihre weichen Betten legen, essen und trinken und arbeiten, als sei nichts gewesen. Aber ist es denn anders möglich? Marco, du bist nicht schuldig. Man kann sein Leben nicht erst verteidigen, wenn man den Beweis hat, dass es verloren ist. Unsere Gespräche sind fruchtlos, Mutter. Du sagst, dass die Welt weitergehen muss. Aber mich überzeugt dieser Satz nicht mehr. Sie haben mich zu sich gebeten, gnädige Frau. Ja, danke, Herr Wilkosch, dass Sie gekommen sind. Nicht wahr, von Ihrem Balkon aus hat man einen herrlichen Blick über die Bucht? Ja. Ja, aber Sie sollten auch selbst einmal hinüberfahren. Am Westufer der Insel drüben, da gibt es einen Felsen, der steil ins Meer abfällt. Und genau an diesem Punkt steht das Standbild der Madonna zur letzten Hilfe. Ein weißes Marmorbild. Ja. Herr Wilkosch, ich wollte etwas mit Ihnen besprechen. Bitte, gnädige Frau. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Was ich Ihnen erzählen will, ist traurig und schmerzlich. Und ich spreche nur, weil ich hoffe, dass... Weil es meine letzte Hoffnung ist, dass Sie mir helfen. Was halten Sie von meinem Sohn? Von seiner Musik? Er hat mir vorgespielt, gnädige Frau. Ich glaube, es ist bedeutend. Sie glauben also, es wäre ein großer Verlust, wenn er nie wieder schriebe, wenn er seine Fähigkeiten verliert? Mein Sohn, Herr Wilkosch, geriet während des Krieges in eine ungewöhnlich schwierige, in eine fast ausweglose Lage. Um sein Leben zu retten, musste er einem Polen, hinter dem die Gestapo her war. Ich weiß das alles schon, gnädige Frau. Ihr Sohn hat es mir selbst erzählt. Und? Was sagen Sie? Wäre Ihr Sohn nicht Marco Galletti, gnädige Frau, würde ich ohne Zögern seine Tat verurteilen. Nun bemühe ich mich, sein Verhalten zu entschuldigen. Aber gleichzeitig finde ich, gerade weil er Marco Galletti ist, nur schwer Gründe, die für ihn sprechen. Also halten Sie ihn für schuldig? Was hat er denn getan? Darf man das eigene Leben nicht mehr retten? Muss man sich in den Gestapo-Kellern umbringen lassen? Nein, nein, nein, Herr Wilkosch, nein. Schuld haben die Leute, die in unsere Häuser eindringen und uns mit Gewalt in ihre Angelegenheiten hineinziehen. Warum stören sie unsere Ruhe? Soll ein bedeutender Mensch zugrunde gehen, weil er zufällig auf einen Platz gerät, an dem solche Auseinandersetzungen stattfinden? Auseinandersetzungen, die ihn nichts angehen? Dieser Mann von damals, gnädige Frau, mein Landsmann, ebenso wie ich und selbst Millionen anderer Gleichgesinnter, denkt nicht so wie Sie. Jeder kämpft, wie er es versteht. Marco Galletti ist vielleicht als Musiker tapfer. Und in den Dingen, in denen ihr tapfer seid, ein Feigling. Herr Wilkosch, Sie könnten meinen Sohn retten. Ich, gnädige Frau? Aber Sie müssen doch gespürt haben, was Sie für Marco bedeuten. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun kann, gnädige Frau. Also man kann einen Menschen auf zweierlei Weise retten. Entweder durch die Wahrheit oder aber eine Lüge, die uns dem Leben zurückgewinnt, ist doch etwas anderes als eine Lüge, die tötet. Bitte tun Sie vor meinem Sohn, als wären Sie jener Pole, an dem er sich schuldig fühlt. Vergeben Sie ihm. Aber wie kann ich das? Das darf ich nicht tun. Ich flehe Sie an, schlagen Sie meine Bitte nicht ab. Ein Mensch, der sich so quält, ist es wert, dass man ihm hilft. Was verlangen Sie von mir, gnädige Frau? Kann ich die Verantwortung für seine Schuld auf mich nehmen? Ich würde es tun, wenn er mir glaubte. Ihnen muss er glauben, wenn Sie Meloni sind. Sie glauben, gnädige Frau, dass Ihr Sohn einem anderen Gesetz untersteht als der übrigen Menschen. Sie glauben, dass es Dinge gibt, die Musik, die Kunst, die sich in dieser Welt ereignen und doch außerhalb ihrer Bedingungen stehen. Wir Polen verstehen das zweifache Maß nicht. Und deshalb verwandeln sich eure Häuser auch in jedem Jahrhundert wenigstens einmal in Ruinen. Verzeihen Sie mir, Sie selbst haben so gesprochen. Und ich glaube, dass Sie recht haben. Ich glaube nicht an ein zweifaches Maß. Aber ich glaube, dass euer allzu einfaches Maß die Zerstörung ist. Meloni ist tot, weil mein Sohn ihm nicht half. Und mein Sohn ist todkrank an seinem Gewissen. Wollen Sie wirklich nicht helfen, Herr Wilkosch? Ich habe kein Recht zu verzeihen. Wer hat das Recht dazu? Was will meine Mutter von Ihnen? Nichts. Hier war von mir die Rede. Meine Mutter sprach mit Ihnen über mich. Sagen Sie mir, was sie mit Ihnen gesprochen hat. Nun, Herr Wilkosch. Ihre Mutter bat mich... Ich habe um nichts gebeten. Um was bat sie? Um einen Rat. Um welchen Rat? Wie man Ihnen helfen kann. Ich möchte Ihnen helfen, Herr Galletti. Und wie stellen Sie sich diese Hilfe vor? Sie müssen versuchen, Ihrem Leben einen Sinn zu geben, der zugleich eine Sühne für das ist, was Sie getan haben. Auch ein Künstler kann nicht in dem Gedanken leben, dass er außerhalb der Welt steht, dass er sich drücken darf. Jeder Künstler, Herr Wilkosch, löst mit Hilfe seines Handwerks, seiner Kunst Probleme, die das Leben nicht zu lösen vermag. Dabei gibt es für ihn keine Abkürzungswege, weder aus irgendeiner Ideologie noch aus irgendeinem Glauben. Für mich ist das Problem der Ruinen zur Schlüsselfrage meines Lebens geworden. Was ich getan habe, ist schrecklich. Aber noch viel schrecklicher ist, dass ich nicht sicher bin, ob ich heute anders handeln könnte, falls ich noch einmal vor so einer Prüfung stünde. Dies ist der Inhalt meiner Existenz. Ich verstehe eure Gegenwart nicht, obwohl ich in ihr lebe. Die Ruinen quälen mich, die wir nicht schleifen wollen und die nun ihr eigenes Gesetz entwickeln. Aber wenn Meloni Ihnen wirklich gegenüberstände, wenn ich Meloni wäre und Sie freispreche. Glauben Sie, dass ich mich freisprechen lasse? Ich freue mich, dass Sie leben, Herr Meloni. Aber was haben wir noch miteinander zu schaffen? Leben Sie wohl. Sie werden verstehen, gnädige Frau, dass ich abreise. Heute. Gut. Fahren Sie am besten sofort. Ich will mit meinem Sohn allein sein in diesem steinernen Haus, in unserem Bollwerk gegen eure Welt und all ihre grässlichen Abenteuer. Warum fahren Sie denn nicht? Gehen Sie! Was war das? Das ist Marcos Wagen. Marco! Marco. Er ist fort. Er flieht aus diesem Haus. Oh, Marco. Du wirst zurückkommen, Marco. Eines Tages kommst du zurück. Unser altes, steinernes Haus wird geduldig auf dich warten. Hier ist NDR 1 mit seinen Landesprogrammen. Zum Gedenken an die Schauspielerin Ida Ehre, die am vergangenen Donnerstag in Hamburg gestorben ist, brachten wir noch einmal das Hörspiel Das steinerne Haus von Roman Brandstätter, aus dem Polnischen übersetzt von Gerda Hagenau. In der Rolle der Mutter Ida Ehre. Marco Galetti, ihr Sohn, war Walter Kohut und Jan Wilkosch, Wasser Hochmann. Toningenieur Erich Matthias, Schnitt Ingrid Gese, Regieassistenz Willi Lamster, Regie Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1963. Meine Damen und Herren, bis zum Beginn unserer Nachrichtensendung haben wir noch Zeit für Musik. Emil Gilels spielt aus den Moments Musicaux Opus 94 von Franz Schubert, Deutschverzeichnis 780, die Nummer 2 Astur. Das war aus den Moments Musicaux Opus 94 von Franz Schubert, die Nummer 2 A-Dur. NDR 1 Nachrichten. Es ist 22 Uhr, Belgrad. Der iranische Staatspräsident Khamenei hat heute den Hinrichtungsbefehl gegen den Schriftsteller Salman Rushdie als unwiderruflich bezeichnet. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Jugoslawien sagte er, für Rushdie könne es keine Gnade geben. Der als Pragmatiker geltende Staatspräsident suchte damit offenbar den Schulterschluss mit Khomeini, der heute offen von einem Machtkampf innerhalb der iranischen Führung sprach. Radio Teheran zitierte den Ayatollah mit den Worten, solange er da sei, werde er nicht zulassen, dass die Macht in die Hand Liberaler falle. In der Führungsspitze gebe es Personen, die gegen die Ziele der Revolution seien, sagte Khomeini. Die Bundesregierung hat beschlossen, wegen der Morddrohung gegen Rushdie den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anzurufen. Bundeskanzler Kohl sagte, die zivilisierte Völkergemeinschaft dürfe nicht untätig bleiben. Kairo. Der sowjetische Außenminister Shevardnadze hat heute mit seinem israelischen Kollegen Ahrens und dem PLO-Vorsitzenden Arafat in getrennten Unterredungen über eine Lösung des Nahostkonflikts beraten. Im Anschluss an das Treffen mit Ahrens sagte Shevardnadze, er sei mit dem Meinungsaustausch zufrieden. Er kündigte an, dass Experten beider Länder in wenigen Tagen alle Aspekte der Nahostkrise prüfen werden. Ahrens betonte, dass es weiterhin erhebliche Meinungsverschiedenheiten gebe. Eine Beteiligung der PLO an einer internationalen Friedenskonferenz lehnte Ahrens erneut ab. In dem anschließenden Gespräch zwischen Shevardnadze und Arafat warnte der PLO-Chef die Sowjetunion davor, diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen, ohne zuvor konkrete Zusagen Israels über die Einberufung einer Friedenskonferenz erhalten zu haben. Berlin. Der Delegiertenrat der Alternativen Liste hat am Abend mit großer Mehrheit das mit der SPD vereinbarte Grundsatzpapier über eine rot-grüne Zusammenarbeit gebilligt. Damit ist eine Bedingung der Sozialdemokraten für weitere Gespräche erfüllt. Der SPD-Landesvorstand, der Anfang der Woche die Verhandlungen mit der AL ausgesetzt hatte, will morgen darüber entscheiden, ob sie fortgesetzt werden. Die SPD hatte die Zustimmung des AL-Delegiertenrates zu dem Grundsatzpapier zur Voraussetzung für weitere Verhandlungen gemacht. In dem Dokument geht es um die Anerkennung der Gewaltfreiheit, die Bundestreue Berlins und die Präsenz der Alliierten in der Stadt. Vor der Abstimmung hatten einige Delegierte heftige Kritik an dem Einigungspapier geäußert und Änderungen verlangt. Düsseldorf. Die Tarifverhandlungen in der papierverarbeitenden Industrie sind am Abend unterbrochen worden. Sie sollen am kommenden Montag fortgesetzt werden. Wie die Gewerkschaft Druck und Papier mitteilte, war der Unternehmerverband auch in dieser vierten Verhandlungsrunde für die etwa 100.000 Beschäftigten nicht bereit, über eine Verkürzung der Arbeitszeit von 38,5 auf 35 Stunden und über Gehaltserhöhungen zu verhandeln. Stattdessen hätten die Arbeitgeber erneut ihre Forderungen nach mehr Flexibilisierung wiederholt. Die Verhandlungen wurden von Warnstreiks begleitet. Nach Angaben der IG Druck und Papier beteiligten sich etwa 8.000 Beschäftigte an diesen Aktionen. Bonn. Gut verdienende Mieter, die in Sozialwohnungen leben, sollen weiterhin einen Aufschlag auf die Miete zahlen. Das Bundeskabinett stimmte heute dem Wunsch des Bundesrates zu, die sogenannte Fehlbelegungsabgabe nicht zu befristen. Bundesbauminister Schneider sagte, mit dieser Abgabe könne der soziale Wohnungsbau gefördert werden. 1986 brachte die Fehlbelegungsabgabe eine Einnahme von 260 Millionen Mark. Rom. In Norditalien ist heute eine fast dreimonatige Trockenperiode zu Ende gegangen. Von Ligurien im Westen bis in die Region Trient, Südtirol im Osten, regnete es. Experten sprachen...